Erster, das ist eine Nachricht über Nineveh. Naum aus Elkos hat sie geschrieben. Zweiter, Gott ist stark. Er straft seine Feinde. Er vergisst nichts. Dritter, Gott wartet lange. Er ist mächtig. Er kommt im Sturm. Vierter, er macht das Meer trocken. Basan, Karmel und Libanon werden trocken. Fünfter, die Berge zittern vor Gott. Die Erde bewegt sich. Sechster, niemand ist stärker als Gott. Wenn er zornig ist, gehen alle. Siebter, Gott ist gut. Er hilft in Not. Er kennt seine Freunde. Achter, er schickt viel Wasser gegen Feinde. Es wird dunkel für sie. Neunter, was plant ihr gegen Gott? Er beendet alles schnell. Zehnter, die Feinde sind wie Dornen. Sie brennen wie trockenes Gras. Elfter, ein Mensch aus deiner Stadt plant Böses gegen Gott. Zwölfter, Gott sagt, die Feinde sind viele. Aber sie sterben alle. Dreizehnter, jetzt mache ich euch frei. Ich nehme die Ketten weg. Vierzehnter, Gott sagt, du hast keine Kinder mehr. Ich mache deine Götter kaputt.